Herzlich willkommen beim Outcast, dem offiziellen Podcast von auna.ch mit dem CRS und dem Mann. Episode 6 vom 3. November 2013. Heute reden wir über The Fifth Estate. Da geht es um Wikileaks und Sequel Thor, The Dark World. Wie geht's? Bist du nicht so fit, gell? Mann, eigentlich schon. Aha. Kopf schon, stimmlich. Ja, bist du wieder ein bisschen rumsumpfen, irgendwo. Ja, das kann man so sagen. Also ich mache jetzt heute nicht Nolte Paula Patton Teil von diesem Podcast. Sumpfen wir gerade los mit dem ersten Film Fifth Estate oder auf Deutsch Inside WikiLeaks, die fünfte Gewalt. Oder irgendwie so. Ist das gewalttätige? Ellsberg put out a statement. He said they're coming after us. We need to publish now. It's hundreds of thousands of pages of sensitive material. It's not like the video. The docs are full of jargon. They're totally impenetrable. We wouldn't know what the hell we were publishing. So we let the historians decide. I thought the whole point of this organization was to publish in full. I thought the point was protecting whistleblowers. Am Bill Condom. Entschuldigung. Bill Condon. Sein Film. Das ist der legendäre Regisseur von Twilight. Schieß mich tot bis Twilight. Hör doch mal auf. Ja. Und glaub Dreamgirls noch. Ja, genau. Ja. Und der macht jetzt also den Film über Wikileaks, über den Julian Assange und seine Zusammenarbeit mit dem Daniel Berg. Berg, Domscheid, ja. Genau. Und ja, der erzählt jetzt so ein bisschen in Social Network Manier eigentlich, wie man da das von den kleinen Anfängen bis zum grossen Ding und jetzt spannend. Spannende, interessante Geschichte, oder? Ja. Ist jetzt der Film auch spannend? Nein, no it's not. Gut, also reden wir mit Thor. Nein. Wieso findest jetzt du den nicht toll? Also, ich finde ihn auch nicht super, aber einfach mal... einfach mal, was sind Gründe? Frage, ja. Was sind Gründe? Meiner Meinung nach hat er den falschen Protagonist. Ich finde den Domscheid find ich jetzt weniger interessant als jetzt der Assange, gespielt vom Cumberbatch. Finde ich irgendwie interessanter Person als jetzt der beschuftete Deutsche, der so ganz passiv ist und sehr schlecht gezeichnet ist. Also die einzige Figurenzeichnung, die er hat, ist da mit seiner Freundin, die er hat. Und das wird irgendwie noch kurz angedeutet. Und das ist mal so mechanisch, dass die Freundschaft, wie das zusammenkommt. Du meinst, das ist der Andrew Garfield, oder? Vom Social Network? Genau, ja. Und der Film beruht ja unter anderem auf dem Buch, wo er geschrieben hat, einfach so ein bisschen als so Wäffeli-mässig und so, blöde Assange und so. Weil die beiden sind ja dann, eben wie im Social Network, sind die noch auseinander und machen jetzt selbstständige Sachen und so. Und da ist jetzt immer noch eine Rivalität vorhanden. Ich finde einfach, aus so einer Geschichte musst du eigentlich mehr machen. Wenn es aber so Rivalitätssachen gibt und die Geschichte ist ja, die wissen wir ja, die haben wir ja mitbekommen in den Medien und das ist wirklich ein Stoff für einen spannenden Film. Aber er hat einfach die falsche Hauptfigur, wo es mich dann einfach nicht interessiert, was der macht und der ganze Film ist so ein komisch aufbauen. Also er fängt an mit Höhlenmalerei und so. Und ägyptische Hieroglyphen und irgendwie... Ja, also irgendwie... Hat es dort schon Whistleblowing gegeben? Also, was ich mal als erstes so sagen ist, ich finde eigentlich Geschichte interessant, aber ich habe das Gefühl, der Regisseur hat Geschichte zu wenig interessant gefunden. Er fand, jetzt müssen wir jetzt visuell noch irgendwie so lustige Sachen machen und das ist einfach nervig. Das ist so, ich weiß auch nicht, das ist so irgendwie auf Hip und auf mit Techno und jetzt mal ist es wieder ein bisschen tippt wieder über einen halben Bildschirm, dann wird wieder das Büro, also das Schlimmste ist die Szene, wo das Büro kaputt haut als Metapher für das er Daten löscht und so Sachen, die überhaupt nicht irgendwie reinpassen, sondern ja. Irgendwie wollte einfach cool sein und nein, ist nicht. Und es ist einfach nicht, nein. Und man gumpt auch die ganze Zeit irgendwie einfach, es ist eine Location rumgegumpt. Also dann steht wieder der Ort und der Ort. Und überall sind sie irgendwie und fliegen schnell hin und machen wieder den Computer auf und tippen wieder. Und, jo. Jetzt der Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Also mehr ja, oder weniger so Hauptrolle, das haben wir jetzt gehabt. Ist super, oder? Ist ein bisschen unheimlich, finde ich. Ist ein bisschen unheimlich mit dem Weizen, ja, und so ein toter Blick. Ja, aber ich finde, er trifft ihn noch gut. Also, man kennt ja den Assange und so. Das kann man auf YouTube kann man den studieren und so. Und der Cumberbatch hat dann mit dem Assange den Kontakt aufgenommen. Und die beiden kennen sich, sind Best Pals und so. Daher ist noch gut. Andersrum ist es aber ein bisschen gefährlich, weil man hat dann am Assange hat man ein Drehbuch vorgelegt zu diesem Film. Und der hat das nicht toll gefunden. Und hat dann noch gewisse Sachen angepasst und so, nein, das müssen sie anders machen und so. Und ich glaube, so ist schlussendlich auch die letzte Szene entstanden. Weil die letzte Szene, super. Die ist wirklich super. Also es ist nicht wirklich ein Spoiler, es ist einfach, am Schluss siehst du einfach den Benedict Cumberbatch als Julian Assange an einem TV-Interview und dann redet er zum Zuschauer. Eben so, ja, das, was sie jetzt so gesehen haben, das kann die Wahrheit sein oder ist es auch nicht und so, aber... ist auf blöden Büchern basierend. Genau. Wenn sie die Wahrheit möchten, dann müssen sie selber tätig werden. Also sie müssen das selber recherchieren und so. Und das finde ich cool, aber andersrum ist es eine verpasste Chance, weil wenn der Film schon zugibt, dass er wahrscheinlich nicht auf wahren Begebenheiten beruht. Wieso haben wir ihn denn geschaut? Wieso haben wir ihn geschaut? Und vor allem, wieso ist er so langweilig geworden? Weißt du, du kannst ja dann ein, bisschen so ein paar Sachen einbauen und so. Also ein Social Network zum Beispiel hat der Severin hat ihm ja am Zuckerberg seinen PC geschlossen und so und dann zusammengemeißelt und überhaupt sowieso. Und er ist jetzt einfach die ganze Zeit trocken und entspannen und zäh. Und also so schlimm finde ich es jetzt nicht. Also ja, ich habe es genug interessant gefunden und die Figuren und auch der ganze Anfang da mit dem Daniel Brühl und so und der Freundschaft, die entsteht, habe ich eigentlich noch cool gefunden. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass sie nicht den Mut zu Untertiteln haben wieder mal. Da siehst du so, also... Klar, wenn die zwei reden, reden sie Englisch, das ist ja gut, aber es hat zwischendrin Szenen, wo er irgendwie im Büro ist, beim Spiegel oder weiß nicht was, und dann reden sie einfach Englisch. Ja. Und dort hätte ich es cool gefunden, wenn wir dort noch die Originalsprache genommen haben, zu dem, es hat noch ein bisschen mehr zu dem internationalen Hin und Her, oder auch die beim Julius Bär, der das Telefon abnimmt und mit Daniel Brühl aus Deutschland telefoniert und ja. So, redet Englisch. Ja, ja, aber das hat mich ein bisschen gestört, aber... Ja, aber wir müssen ja damit leben, also es ist ja wirklich selten, machen sie das wirklich richtig. Ja, alles in allem eben eigentlich ja, gut gespielt und eigentlich, also langweilig ist es mir jetzt nicht geworden. Ich habe da einfach ein bisschen zugeschaut, hat mich auch nie wirklich mitgerissen. Und das ist ja genau das Problem vom Film, er ist überhaupt nicht mit. Genervt hat mich auf die Inszenierung extrem, also wirklich so, ja, und dann mit den Sekten-Flashbacks und was ist ja. Ja, also ich gebe 3,5 Sterne doch noch, weil... Okay. Eben, habe mich nicht gelangweilt und habe eigentlich noch gerne beim Cumberbatch gerne zugeschaut. Aber er kommt ja so wenig vor, das ist das Problem. Das ist ganz... Es geht! Nein, es wird ja alles aus dem Domscheid seiner Perspektive ja, erzählt. Schon, aber... Und dann in der Hälfte verschwindet der Assange für über eine halbe Stunde. Und dann so, ja, was geht es jetzt eigentlich in... Ah, geht um das. Ah, da ist er wieder. Ah, hoppla. Ich gebe 3 Sterne, aber ich kann jetzt hauptsächlich das Kontra spielen, weil du hast jetzt vor allem positive Sachen gesagt und so. Bleib dran, ich habe ich auch noch. Ja, ist auch nicht schlecht gewesen. Also eben, gespielt ist es super und überhaupt sowieso, aber ich finde aus einer Geschichte, wie eben die ganze Wickeling-Sache, musst du einen spannenden Film können machen und nicht so einen Zeichen. Und hat es dann so einen Subplot um so Informanten, wo aus... Oh, aus, das ist furchtbar mit aus, Laura Linney und... Genau, ja. Aber ja. Das sind dann so Sachen, also, ja, ist ja... ja, nein, haben wir... Ist nicht mein Lieblingsfilm, wird es auch nicht werden. Schafft sie meine Top 50 auch nicht von diesem Jahr. Von dem her, next. Und next ist a sequel zu Thor. Das heißt Thor The Dark World. I've got this completely under control. Is that why everything's on fire? Thor the Dark World. Jetzt wird es schwierig, gell, mit der Zusammenfassung. Weil, ja. Da kommen dunkle Elfen, Malekith und wenn man da überhaupt... Nein, es ist nein, einfach... das lohnt nicht. Ja, es ist einfach wieder eine Geschichte mit Thor. Genau, ja. Ja. Und es hat aber noch einen Spoilerpunkt, den ich dann doch noch... Okay, also geht es am Ende wieder. Oder? Gut, machen wir einen Spoiler-Chat am Schluss. Jetzt der erste Teil haben wir ja, glaube beide recht lässig gefunden. Ja, das war eine recht lustige Angelegenheit gewesen. Ich hatte Angst, als ich den Trailer gesehen habe, zu Thor 1, weil ich bin nicht so der grosse Space-Opera-Fan wie mein Gegenüber da. Bin dann aber drum sehr froh gewesen, dass der Großteil sich auf der Erde abgespielt hat und halt einfach da der Muskelberg und so, muss dann eben ein bisschen lernen, bescheidener zu sein. Und das habe ich noch lässig gefunden. Plus hat er mit dem Loki einen der besten Bösewicht gehabt, den wir zu diesem Zeitpunkt gesehen haben und der Gott sei Dank auch wieder für die Avengers gebraucht worden ist. Und Gott sei Dank auch wieder für Sequel von Thor. Jetzt gerade vorne weg bei Thor 2, The Dark Kingdom oder The Dark World oder was auch immer. Das grösste Problem, das ich mit dem Film habe, ist der Thor selber. Und das finde ich einfach recht schade. Er ist ein richtiger unsympathisch in diesem Film. Alle sind so stark empfunden. Also habe ich jetzt völlig. Also alle anderen Figuren sind irgendwie interessanter, sympathischer. Und es geht auch nicht wirklich um ihn. Und es ist irgendwie nicht sein Film. Es ist eigentlich niemand im Film. Wenn ich jetzt so den Film zurückdenke und so, wie sind die zwei Stunden jetzt genau um und was ist genau jetzt alles passiert? In dem Film passiert ja recht viel, aber du hast trotzdem das Gefühl, es passiert nichts. Das klingt jetzt wohl komisch, aber so ist mir bei dem Film gegangen. Wenn, eben, das sagt, es ist eben so, erzähl mir die Story von Thor 2. Ja. Ja gut, aber das ist ja bei diesen Filmen immer das Gleiche. Du musst nach irgendeinem MacGuffin suchen und da irgendwo ja. Hin tun und dann irgendetwas aufhalten und dann ist wieder gut. Aber das wird ja auch nicht wirklich klar. Nice. Also du hast da Exposition, 10 Minuten Lord of the Rings-Style und du bist irgendwie nachher nicht schleuer. So, ja, okay, gut. Und dann der Bösewicht wieder dir vorgestellt und nur schwach und der kommt ja kaum vor, der Böse, also der Malekith. Ja, dafür kommt sie untermachen mehr vor. Ja, oder? Das ist so ein aufpumpter... Genau, der Algrim. Ja, aber der hat ein paar Schlägereien und so. Aber der ist cool. Also, was ich toll finde an Thor 2 ist, dass er fast nicht mehr auf der Erde spielt, sondern eben das wirklich ins Fantasy, Science Fiction, wie es muss sein. Eben, das ist mein vor allem der Angriff auf Asgard mit dem Raumschiff dort wird es richtig lässig. Alles, was mit dem Loki zu tun hat, ist super. Dann auch der Erik Selvig ist wieder für das findest du wieder lustig, wenn ein Füdli Blut auf Stonehenge rumlaufen ist. Für die Witzli da. Yeah. Und doch, und vor allem auch wieder die seine Kollegen da, die Lady Sif und die, das sind die tollen Figuren. Ja, aber die kommen ja auch kaum vor, und das mit der Lady Sif. Da wird, aber da wird dann da wird so etwas vorbereitet. Da wird so eine Dreiecksbeziehung und so, oh, ist nicht gut und so, wenn der Natalie Portman kommt, gibt es da nachher Lampen und so, aber kein bisschen nichts. Ja, also Jane Foster ist ja jetzt in diesem Film wieder überhaupt nicht. Damsel in Distress, mehr nicht. Aber mein grösstes Problem bei diesem Film ist, er ist nicht mehr so lustig wie der Rainer. Er nimmt sich viel zu ernst. Das ist überhaupt und ist, nicht. Und ist düster nimmt bis am Wachen. Er überhaupt nicht ernst. Mal. Oh doch. Es stirbt eine zentrale Figur und ein riesen Drama. Und nur schlimm und so. Ja, das ist ja schlimm. Ja, aber ich meine, der Humor. Und eine wunderschöne Beerdigung. Das visuell schönste im Film. Ja, schön und gut, aber es geht mir nicht nach, weil der Film verdient sich nicht seine Ernsthaftigkeit. Er rührt einfach also die Leinwand und dann sagt er, ja gut, das ist jetzt das. Ich finde, der Film, dem fehlt der Humor. Erst im Schlusskampf, da kommt der Humor zurück. Aber vorher ist man einfach eine ernste Angelegenheit. Und, nein, das zieht ist ja sich kein Denis, ist ja von Anfang an wieder blöd und lustig. Und der Praktikant, das hat viel Humor drin. Ich sehe jetzt das nicht so. Alles viel zu düster, aber alles, was auf Asgard spielt, und der Film ist vollgestopft mit Figuren bis am Bach, aber die du nicht brauchst. Nein, die brauchst du eben alle. Das sind ja eben die tollen. Eben der Thor ist leider ein bisschen schwach. Ja, aber also, in dem Film hat es nicht wirklich eine zentrale Figur. Es hat viele Figuren und okay. Aber der Bösewicht kommt zu wenig vor, ist nicht bedrohlich. Der Thor kommt kaum vor. Aber der Heimdall hat einen hohen geilen Moment mit dem Raumschiff. Hey, bist du nicht gerade aufgestanden? Und hast gesagt, yeah! Ich bin hocken geblieben. Das ist gerade so bequem. Ich will selber. Das ist ja auch so, er sagt ja meiner und so, ja, ich bin ganz zu ruhig und so, und der Gesonne nie und am Schluss haut er alles kaputt. Also, ja, gut, mal ein bisschen deine Figur. Nein, was mich zusätzlich noch aufgeregt hat, sind Dialoge. Ich habe das eine Katastrophe gefunden. In dem Film gibt es ja eigentlich nur so Sätzli-Monolog. Und die Dialoge sind furchtbar geschrieben. Furchtbar. Aber das sind Götter, die reden so. Die reden das, ja, also bitte, also nein. Götter dürfen ein bisschen gescheitere Dialoge haben, als das, was jetzt da fabriziert wird. Die haben irgendwie 5 Drehbuchautoren gehabt. Das ist ein kein gutes Zeichen, wenn du das dann im Vorspann siehst. Dann, oh, nicht gut, nicht gut. Nein, also das sind definitiv, sorry für die Phrase, aber das sind jetzt zu viele Köche dran gewesen, an dem Breili. Also mir gefällt auch, dass es Fantasy ist, gemischt mit Science Fiction halt. Und das finde ich halt toll, die erste Schlacht dort. Auf der anderen Welt und auch, dass nachher die 5 Parallelwelten, dass man durchgeht und das ist lustig gemacht im Finale. Ja, ja, das Finale holt einiges wieder raus, ja. Aber so weit müsste der ganze Film sein. Und dann der Loki, der ist wirklich... Loki ist grandios. Ja, der ist grandios, die letzte halbe Stunde, ja. Und dann die ganze Zeit, ja, hey, wenn du hintergehst und so, hau ich dich kaputt und 3-mal. Ist so, ja, ist gut, wir haben es Kraft. Ja, er sagt es ja selber auch. Dass sie sich mir hinten anstellen also. Ja. Ja. Nein. Mir hat es nicht gefallen. Gar nicht. Gar nicht? Ich finde einen der schwächsten Marvel-Filme. Nein, du. So also far. Oh, weit doch. Über Iron Man 2. Nein. Doch. Nein. Ist etwas gleiche Niveau. Nein, also jetzt übertreibst du also völlig. Nein. Überhaupt nicht. Die Story ist all over the places und nichts ist fokussiert und es hat keine zentrale Figur und die Story ist egal. Jane ist Damsel in Distress, der Bösewicht ist schwach. Der Selvig wird zum Klon gemacht, was ich überhaupt nicht lustig finde. Kat Dennings ist herzig, hat ein paar Auftritte und so und darf den Praktikanten ein bisschen fertig machen. Aber ja, am Schluss hast du einfach das Ding vollgestopft mit riesen Background-Story, mit Aether und Lord of the Rings und so und überhaupt sowieso. Das ist ja das Tolle, das Mythologische und... Nein. Das ist ein Film... Oder was sie zusammen... Der Film hat eine Story und Figuren-Overkill, die mir gar nicht passt. Oder was sie zusammen im Raumschiff davon fliegen, ist doch das Beste. Loki und Thor. Das ist viele beste Sachen in diesem Film bis jetzt. Ja, lässig. Ja. Aber ich habe viele Nitpicks, also viele Nörgeli-Sachen, wie eben Jane Foster, wie eben der Thor selber, der irgendwie einfach völlig dann immer mit seinem, du vergisst mit seinem Gewand da rumläuft. Du vergisst es zwischendrin, dass der Thor überhaupt noch mitmacht. Das ist noch so, wo sie dann auf der Erde sind und dann eben da Praktikantin Kat Dennings und Selvig am Doktor sind. Und dann nach 20 Minuten wieder Thor. Ach ja, stimmt, das ist ein Thor-Film. Und der Odin ist also auch ein bisschen... Der Anthony Hopkins übertreibt sich ein bisschen in dem Film. Ja. Ja, und auch beim Catering hat er es ein bisschen übertrieben in dem Film. Aber alles in allem, also... coole visuelle Sachen, einfach viele einzelne Sachen, die wahnsinnig toll sind, aber die als Ganzes eben nicht so recht nice. Zum Ganzen werden. Darum gibt es für mich einen Vierer. Ein Vierer, ja. Also, Minis Contra bleibt bestehen und so, darum gibt es eben alles nur 2,5 für den Film. Ist mir, nein. Der hat jetzt einfach zu viel wollen und zu wenig geschafft. Und Score hat mir auch gefallen. Brian Tyler, im Gegensatz zum ersten Teil. Ja, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, weil so viele tschu, tschu, super tolle Sachen gehabt. Nee, ja, ordentlich. Die Woche kommt World War Z auf Blu-ray raus. Woo! Freust du dich? Ja, ja, kann ich wieder schauen. Bist du sicher? Ja. Ich habe noch einen Walk gefunden. Ja. Ich habe da noch eine Zeitmaschine. Und wir steigen schnell ein. Und, Und ja, und hören, was wir damals gefunden haben zu diesem Film. Und ob ihr den euch kaufen müsst oder nicht. Jetzt früher in diesen Fernsehheften, hat es ja so gegeben, Tele, TV-Spielfilme und so. Jetzt haben wir unten bei den Filmen hat's so Kästchen gehabt. Mhm. Da ist so gestanden, Humor, Spannung, Action, Herz, Erotik. Also Anspruch. So. Anspruch noch, Anspruch genau. Hat es auch noch gehabt. Anspruch. Und da hat es so Pünktchen gehabt. Jawohl. Und bei World War Z oder Z, ob man von England oder Amerika kommt, würde ich jetzt einfach nie ein Pünktchen. Was, nirgends? Mal Action hat's gehabt? Die Frage ist immer jetzt bei der Bewertung und so, was wird angeschaut? Wird die reine Menge die angeschaut oder wie? Also wenn man nur die Menge anschaut, ist bei Action, wenn wir jetzt mal ausgehen, wir sind jetzt bei 3, Sternlich kommt der 2 bis 3. Weil das ist einfach eine ganze hohe Achterbahnfahrt eigentlich. Von Anfang bis fast zum Schluss, aber da kommen wir später drauf. Es hat keine Action. Mal, es hat Nein, Action. Es hat ein bisschen Szene, wo etwas passiert. Ja, es hat Action. Das nenne ich Action. Szenen, die etwas geht. Wo ein bisschen Kamera rumwackelt. Genau. Phantom of Solace-Style. Kennen wir ja, oder? Es fängt übrigens an mit dem 5-Firmen-Logo. Das geht schon mal eine halbe Stunde. Ja. Ja. Man hätte ja nicht ahnen, dass der Brad Pitt und seine Produktionsfirma Plan B das allein finanziert, oder? Nein. Aber das ist mir aufgefallen jetzt. Ja. Bei diesem Film. Und dann geht es los mit so einem kleinen blöden Vorspann, mit Fernsehnews und Titles. Mit Tierli, die andere Tierli verfleischen und man kennt es. Und zack, ist man drin im Auto, oder? Und ist man jetzt Philadelphia und kommt die Zombie-Attacke. Und die ganze Familie Pitt, ich weiss nicht, wie seine Filmfigur heisst. Gary Lane. Für mich ist er in diesem Film der Brad Pitt. Weil er präsentiert sich in diesem Film von den Kleidern her und so, genauso wie er sich auch privat präsentiert mit dem langen Haaren und dem Schal und er spielt dann nicht in dem Film, aber spielt niemand in dem Film, aber ist ja gleich. Kommt die Zombie-Attacke, das Mädchen schreit, ah, gib mir das Plüschtier, gib mir die Decke. Und ich so, hallo, ich kenne euch nicht, ist mir gleich, sterben von mir aus. Und dann verfolgen wir die Familie, gerade die erste halbe Stunde irgendwie da in der Action und null Hintergrund und die Action ist verwackelt und schnell geschnitten und noch im grässlichsten 3D. Also, dass es einfach schlecht wird. Und da muss ich jetzt schnell Gegensteuer geben. Und hä? Das ist jetzt eben, was soll jetzt das? Das finde ich jetzt eben richtig. Ich meine, bei einem Bond habe ich auch Mühe, wenn er mit der Kamera rumgewackelt und so, weil Bond ist pures Entertainment und das soll einfach, da will man die Wahrheit sehen. Jetzt bei dieser Zombie-Apokalypse geht es jetzt einfach darum, das kommt plötzlich. Die Leute wissen nicht, wie umgehen, die Leute müssen einfach handeln und es ist ein Chaos, es ist ein Durcheinander und da darf er es meiner Meinung brauchen. Er darf es brauchen, wenn er es richtig braucht. Er braucht es richtig? Nein, null Ahnung von Geografie. Haben die ja nicht. Schaut Born-Filme oder was weiß ich, da weisst du wenigstens, da muss jetzt jemand von A nach B und so. Die haben ja aber auch keinen Plan, wo sie hingehen. Und sie machen die einfach und dann irgendwie könnte man ja, und denen interessiert es mich auch nicht. Da kommt jetzt plötzlich irgendwie Sinn, so, oh Scheiße, wir müssen noch einen Supermarkt und so. Wo ich einen Supermarkt sehe, finde ich übrigens super. Also die kommen auch wieder in den Supermarkt hin. Super, so. Findest du die? Und sollten, den Supermarkt ja, den Supermarkt sehen. Das super. Ist super. Weil die müssen eben dann Medikament für das eine Töchter holen. Ist ja auch ein typisches Klischee, dass dann irgendein Kind irgendwas irgendetwas so, hat. Asthma, jo, nein. Asthma gibt es auf dieser Welt. Ja. Es ist jetzt einfach alle, so, oder? Alle Filmkinder haben Asthma ja. Oder sind stumm oder weiß auch nicht was. Irgendetwas ist immer. Da kommen die in den Supermarkt rein und dann ist ein Chaos mit Plünderungen und so. Und dann wird man seine Frau angefallen und dann ein Polizist kommt, wo man meint, so, ja, kommt das aufräumen und so. Nein, der geht aber auch nur plündern. Und ein totales Chaos und ich finde, das fängt brillant an. Ich finde die erste halbe Stunde richtig extrem. PG-13 ist auch noch ein Grund fürs Gewackel. Das mag sein, aber ich finde, es hat so gut können lösen. Es ist völlig panikartig, du hast keine Ahnung, was losgeht, obwohl man sonst ja weiss, dass es sich um Zombie handelt. Aber du hast keinen Plan, was läuft, du bist aber völlig orientierungslos. Und nein! Weißt du, wenigstens bei Armageddon siehst du den Doppel mit dem Hund spazieren, oder? Da siehst du wenigstens noch 2 Minuten. Keine Zeit. Bevor es losgeht. Keine Zeit. Ja, mal, sie sind am Morgentisch am Anfang. Am Morgentisch sind sie am Schwätzen. Papi Pitt ist am Pancakes machen. Aber das ist nichts. Mal. Das ist nicht viel anders als jetzt dein blöden Hund aus Armageddon. Das ist nicht mehr und nicht weniger. Das ist einfach basic. Schau, das ist das Liebe. Nur ist Armageddon nachher tolle Action. Und da ist einfach Chaos und Trümmelig und Seich und... Nein, eben Seich nicht. Ich habe dir alle Adjektive voraufgezählt hast, muss ich dir recht geben. Eben, es ist Chaos und chaotisch gemacht. Und, aber das finde ich eben genau das Interessante, weil du bist wirklich dann voll drinnen und du weißt nicht, was geht. Wir gehen in ein Stegenhaus. Wir gehen in ein Stegenhaus und dann meinst du vielleicht, ja, jetzt gehen sie in der Familie, jetzt ist einigermaßen Ruhe, aber die bleiben eine Minute, da bleibt eine Minute dort und dann geht es gerade wieder weiter und dann gibt es einen Zombie-Attacken und... Ich bin auf die Nadel geguckt während der ersten halben Stunde. So, oh mein Gott, wie auf der Achterbahn. Super lässig, super gemacht. Ich habe Freude gehabt. Dann eben... Dann, also das ist höchstens eine Rösslerite, die einfach sich alles ein bisschen dröhlt. Eine gut gemachte Rösslerite, wenn du willst, also das Wort jetzt ins Maul nehmen. Nein, ich find's gut gemacht, wirklich. Sehr gut. Wie Fritalin, super. Ja, dann gehen wir weiter. Ich meine, jetzt haben wir die erste halbe Stunde haben wir jetzt abgeschnurrt und so. Wenn du noch etwas dazu sagen willst, nein, go. Ist gut, dann sind wir auf dem Schiff. Also, und dann wissen wir überhaupt nicht. Zwei Sätze, was der früher noch gemacht hat und einfach null Figurenzeichnung im ganzen Film. Null. Ja. Das ist schlimmer als so, finde ich viel schlimmer als so Klischee-Figurenzeichnung, wie der Emmerich macht in 2012. Und der macht ihn wenigstens, ja, oder der spielt irgendwie Jazz-Trompete auf dem Kreuzfahrtschiff und so. Aber der macht einfach nichts. Der macht gar nichts da. Ja, der hat keinen Platz dafür. Muss einfach durchwürgen. Einfach das Programm. Also, ja, aber dann muss er nicht verlangen, dass ich nachher, wenn das Frauen traurig am Telefon hockt, mich berieren oder so. Ja, das funktioniert für mich auch nicht. Also eben, ich nehme es voraus, World War Z ist kein perfekter Film. Überhaupt nicht. Ich nehme ihn für das, was er ist, eine wilde Achterbahnfahrt. Und für das, was er versucht, mir irgendwie beizubringen, dass ich mich um die Figuren soll kümmern und so, das funktioniert überhaupt nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Haltet aber einen wirklich grossen Fokus drauf, weil der Pete muss ja, der chattet ja vom einen nur zum anderen und hat keine Zeit und einfach weiter und überhaupt und sowieso. Ja, aber das ist doch irgendwie, die Struktur ist ein bisschen Contagion-mässig, oder? Mhm. So, und einfach ohne Spann, also, hast du dich jetzt interessiert, von wo der blöde Virus kommt? Nein, überhaupt nicht. Das ist völlig gleich. Nein, aber ich habe das Hirn vorher abgegeben und dachte, ja, ich kann jetzt da 8. Bahn gefahren. Und für das hat er funktioniert. Nein, für das ist er absolut zu langweilig. Nein. Also das ist ja nie interessant. Muss er nicht interessant sein? Es ist ja nie lustig, es ist nie spannend, es ist nie gar nichts. Es ist actionreich. Nein, ja, Velofahren auf der Armeebasis. Ja, super. Also, kann man Regen und Zombies. Leute, ich meine, die Auftürmungen und so, ja, coole Sachen und so, das haben wir noch nie gesehen. Aber so Zombies, bringt doch mal etwas Neues. Und genau die langweiligen Zombies, die doch ein mit dem Gebiss klappern und Grind gegen die Wand schlagen, die sind unfreiwillig lustig, die sind nie unheimlich. Kein einziges Mal habe aber ich das Gefühl, das zieht sich durch Zombie. Aber das ist unheimlich. Das zieht sich durch alle Zombie-Filme. Also dann hast du einfach ein Zombie-Problem. Nein. Mal. Also Dawn of the Dead. Das liegt jetzt wieder am PG-13 wahrscheinlich. Du siehst einfach keine Konsequenzen, was passiert, wenn du die mit einem Zombie anlegst. Oder ja. Sagen, oder? Ja. Das wird vorausgesetzt, ja. Da gebe ich dir recht. Dass das einfach, es hat genug Zombie-Filme gegeben, wenn das jetzt aufgrund auf dem PG-13 jetzt nicht mehr sagen. Und auch jedes Mal, wenn er der Brad Pitt den Zombie attackiert oder so, haut er irgendwie neben das Bild aus, damit du auch nichts siehst und so. Mhm. Und das ist einfach mühsam, wenn es dann so bewusst gemacht wird. Und dann kommen wir auf Jerusalem, oder? Wo das große Ding kommt. Das geht 3 Minuten, dann ist fertig. Du hast nicht viel. Du denkst, du siehst den Trailer und so, ey, wow, cool, da geht es dann ab. Aber das, was im Trailer ist, ist die Szene. Ja, glaube schon ein bisschen länger. Also. Nein, mal geht schon ein bisschen länger. Und du übertreibst jetzt. Und also, was du da Action nennst, das nenne ich da einfach. Völlig lieblos zusammengeflickt und... Nein, das nicht. Also gar nicht gut gemacht und... Nein. Dir hat es überhaupt nicht gefallen, hä? Nein. Du findest einen Scheissfilm. Ja. Findest du den schlechtesten Film vom Jahr bis jetzt? Boom. Schlechter als Die Hard und schlechter als After Earth. Nein, das ist es nicht. Doch, das ist es. Nein, das ist es nicht. Doch. Nein. Nein. Die anderen beiden sind langweilig. After Earth und Die Hard 5 haben... technisch noch mehr Kompetenz als das da. Also rein erzählerisch einfach. Ja, also es ist einfach... Er wirft einfach alles über einen Haufen und reiht einfach Szenen aneinander und meint dann sich zum Schluss einen Film. Aber das ist eben nicht so einfach. Oder auch dann fährt er dort in Jerusalem, jetzt sind wir in Jerusalem, fährt er da die Figur ein, oder? Die... Die Soldatin. Die taffe Soldatin. Hallo? Wieso nimmt die mit? Wieso geht die mit? Weil es eben, sie erinnert ihn an ihn, wie von ihren Einsätzen früher und so. Siehst, aber du sagst ja schon so, es ist völlig unlogisch. Und dann die Flugzeugszene, auch völlig unlogisch, wie der so, sich so lange dort versteckt hat, der Zombie. Und dann nachher die Überlebenden, die einzigen sind, ja. Sind die, der Zombie? Der Zombie war einfach da drin und hat nichts mitbekommen. Und wenn er dann telefoniert, ja, wir müssen dort... Also, nein, das ist ja dann am Schluss erklärt, damit der Zombie so lange ruhig war und so. Also Punkt, Scheissfilm, schlechtester Film vom Jahr. Du wolltest meine Argumentation gar nicht hören zum Zombie, hä? Ich weiss nur nicht, ob du wieder Spoiler bist. Aha, ja, maybe. Eben, darum habe ich jetzt mal den Grundsatz ziehen, dass wir nachher Spoiler-Alarm können laufen. Also gut. Also, langweilig, belanglos... Nicht spannend, verwackelt, nichts von einem Film. Ein Stern. Intensiv, chaotisch, achterbahnfahrig, dummes Blockbuster-Kino, wo, wenn man das nimmt, für das nimmt, wo er ist, und nicht noch gross will, Politik betreiben und so. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich bin voll im Film drin. Stern. 4. So, das war es vom Outcast. Auf Blu-ray gibt es nächste Woche Contiki. Aftershock mit dir, mit Eli Roth. Oder vom Eli Roth. Vom Eli Roth. Nein, mit dem. Mit dem und von ihm. Oder nein, vor dem glaube ich nicht. Mit dem. Despicable Me 2. Woo! Gambit. Hummingbird, man glaubt es kaum, aber das ist Jason Statham Film. Dann ältere Sachen, neben World War Z haben wir noch JFK, Cat People und The Right Stuff. Der ist super. Mit Matt Harris und so. Ah, okay. Wenn du das sagst. Und was haben wir noch vergessen? The Host, Seelen. Oh. Im Kino nächste Woche gibt es Exit Marrakesch. Das ist der neue Caroline Link Schnulzenfilm. Oh. Fuck you, Goethe. Wow! So gut. Das ist irgend so, was ist das? Das ist eine deutsche Komödie über einen Sträfling, der sich als Lehrer ausgibt. Paganini, der Teufelsgiger. Da freuen wir uns, glaube beide wahnsinnig drauf. Und Don John von Joseph Gordon-Levitt. In dem Fall, für die, die Spoilers von Thor nicht hören wollen, gute Woche. Tschüss zusammen. Und die, die jetzt Thor schon gesehen haben, die dann weiter. Genau. Also kommen wir zu den Spoiler. Was ich enttäuschend und enttäuschend gefunden habe, zweimal enttäuschend, ist am Loki sein Tod gewesen. Weil zuerst, also es ist wirklich, das ist wirklich emotional gewesen und so und sorry und so. Und ich habe gedacht, hey, erstens habe ich gedacht, ich bin mega hässig, weil sie eine der coolsten Figuren vom Marvel-Kino-Universum umgebracht haben. Aber ich bin dann fast mehr hässiger gewesen, wo der Twist am Schluss gekommen ist. Ja. Also ich habe es gesehen, ich dachte, die machen das eh nicht. Ja? Yeah. Ja, ja. Yeah. Also die getrauen sich das jetzt nicht. Also ich habe es mir jetzt halt abgenommen, weil eben der Hiddleston so gut ist. Nein, das wäre ja Selbstmord gewesen von Marvel. Also ich meine, sie haben ja schon im letzten Iron Man als Fans ja brutal angepisst mit einem gewissen Twist. Und also, wenn sie das jetzt nochmal machen, die nehmen sie jetzt eine der besten Figuren killen. Nein, also das war für mich klar gewesen, dass der Loki noch wiederkommt. Und dann haben wir noch die Szene nach den Credits. Also zwischen den Credits gibt es so eine Szene mit Benicio del Toro. Guardians of the Galaxy, wie der da angekündigt. Wo da irgendwie Sachen sammelt. Weiß es auch nicht, kenne mich nicht aus in den Comics. Und ganz am Schluss kommt dann so ein wahnsinnig schnulziger Schluss, wo der Thor auf die Erde kommt und noch das Mönsterchen rumrennt. Ja. Aber der Captain America hat ja ein Cameo. Das ist ja grossartig. Das ist ja. Das ist wirklich lustig, ja. Da habe ich jetzt zwischendurch auch mal in dem Film lachen, wo ich mit dieser Szene. Ja. Und eben der Loki macht einen auf Captain America. Super. Ja, in dem Fall. Ist das wäre das ja, ich kann nur sagen, dass... Du hast nur das Loki. Mit dem Loki, oder? Weil ja. Ich habe das schade gefunden und schade gefunden. Aber alles halb so wild.